Ich hab mal wieder alles versaut. Dir was versprochen und du hast mir geglaubt. Ich wollte was ändern, diesmal alles richtig machen. Anstatt mein Wort zu halten, konnte ich's wieder mal nicht lassen. Ich weiß, du kannst es nicht mehr hören. Es tut mir leid, aber ich meine es wirklich ernst. Ja, ich will bis ans Ende meiner Tage bei dir sein, weil ich es anders nicht ertrage. Und ich will, dass du nie wieder wegen mir weinst. Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn dein Herz zerreißt. Ich will immer bei dir sein. Du bist der Anker in meinen schwersten Zeiten. Du hörst mir zu, wenn ich mich selber nicht begreife. Bist mein Zuhause, wenn ich mal wieder nach mir such. Und wenn ich am Boden bin, gibst du mir neuen Mut. Ich will das Ende mit dir sehen. Und glaub mir, nur mit dir will ich weitergehen. Ja, ich will bis ans Ende meiner Tage bei dir sein, weil ich es anders nicht ertrage. Und ich will, dass du nie wieder wegen mir weinst. Ich könnte mir nie verzeihen, wenn dein Herz zerreißt. Wenn du an mich glaubst und du es auch willst, musst du mir vertrauen, sag mir, was du fühlst. Wenn du an uns glaubst, dann gib mir irgendein Zeichen. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Bis ans Ende meiner Tage bei dir sein, weil ich es anders nicht ertrage. Und ich will, dass du nie wieder wegen mir weinst. Ich könnte mir